Kopierschutz. Musik, Filme, Programme, dann Themen, digitale Einzigartigkeit. Problembeschreibung. Eine ähnliche Blockchain-Anwendung haben wir beim Patent- und Markenschutz schon einmal im Besitzkapitel besprochen. Hier geht es jedoch darum, wie Kopierschutz transparent und authentisch bewerkstelligt werden kann und wie gleichzeitig auch Künstler oder Urheber korrekt für die Nutzung ihres Werks belohnt werden können. Lizenzen und Tantiemen sind deshalb unter Musikern ein so verhasstes Thema, weil die Sänger nicht genau wissen, wie viel sie eigentlich erhalten sollten. Zudem müssen sie von den eigentlichen Einnahmen enorm viel an Firmen abgeben, welche den Musikmarkt zentral kontrollieren. Die Lösungserklärung. Eine Blockchain könnte Kopierschutz, Lizenzen und Tantiemen ganz einfach transparent darstellen und aufgrund der Interoperabilität sogar noch besonders kosteneffizient lösen. Die Herausforderungen. Der Musikmarkt wird, wie viele andere Märkte auch, von nur ein paar großen Labels kontrolliert. Diese haben natürlich kein Interesse daran, ihre Macht einfach so abzugeben. Da heutzutage die meiste Musik digital vertrieben wird, wäre diese Anwendung jedoch eigentlich prädestiniert für eine Blockchain. Alternativmöglichkeiten. Alternativen zu einer Blockchain gibt es nur insofern, als die derzeitigen Musikfirmen die Einnahmen zentralisiert, transparent und kostengünstig ihren Künstlern und Urhebern zur Verfügung zu stellen. Ein paar Praxisbeispiele. Natürlich ist dies nicht nur in der Musik relevant. Auch Filme, Computerprogramme, Spiele, E-Books und vieles mehr könnten von einer solchen Blockchain-Lösung enorm profitieren. Überleg also einfach am besten selbst ein bisschen, such dir eine gute Nische und finde im betreffenden Bereich eine revolutionäre Lösung.